und wohl zu ruhen gewünscht. Obwohl fast alle diese Gedichte doch so authentisch wirken, ja betroffen machen, wird durch solch romantische Ironie der Ein- und Ausleitung der existenzielle Ernst der Dichtung relativiert. Es scheint sich dann in dieser Konzeption doch mehr um gespielte Rollen, um bloße Stimmungen zu handeln. Eben das war indessen gerade nicht Schuberts Intention, der diesen Zyklus 1823 vielleicht während eines Spitalaufenthalts komponierte. Er will keine damals modische Anakreontik. Er will auch nicht das Gesellschaftsspiel. Nur an der Substanz ist er interessiert. Er will den bekenntnishaften, den tödlichen Ernst dieser Geschichte. Er unterwirft darum das Ganze einer letzten Redaktion. Die Klammer der Ein- und Ausleitung wird gänzlich beseitigt. Einige Gedichte werden gestrichen. Es bleibt ein bündiger Zusammenhang von 20 Liedern. Die Geschichte misslingender Liebe ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie ewig neu, so Heinrich Heine. Ihre Aktualität rührt von der Grundfrage her, die sie stellt. Ist Treue möglich im ewig fließenden und wandelbaren? Ist die humane Kategorie Treue mit dem unaufhörlichen Werden und Vergehen der Natur versöhnbar? Die zeitlose Utopie also mit dem Zeitlichen? Es gibt in dieser Geschichte mehrere Personen. Es gibt den Kosmos mit Sonne, Sternen, Mond. Der Cantus Firmus aber, der sich hindurchzieht, ist der Dialog zwischen einem Menschen und der Natur, das heißt zwischen dem Müller und dem Bach. Die Rolle der Natur in diesem Dialog ist tief zweideutig. Sie führt den Liebenden zur Geliebten, scheint solidarisch mit dem Müller, bleibt dann wieder oft stumm und rätselhaft, antwortet nicht mehr, tritt endlich gar als Konkurrent zu der einen auf, will ihn von ihr weglocken. Und zuletzt wird Tod zu einer ungeheuren erotischen Vision umgedeutet. Der Bach singt, die Treu ist hier, sollst liegen bei mir. Vielleicht ist diese Meditation über die Idee der Treue, als die dieser Zyklus gelten kann, nicht nur Beethovens, sondern erst recht und in einer ganz anderen Perspektive auch Schuberts großes Thema gewesen. Die 20 Lieder in ihrer Schubertschen Ordnung, die weitgehend der originalen Wilhelm Müllerschen entspricht, bilden eine geschlossene Story, einen rein gewölbten Bogen mit Aufstieg, Kulmination, Niedergang. Ehe wir in die einzelnen Vergleiche eintreten, versuche ich zunächst diese Architektur, oder soll man sagen Dramaturgie des Ganzen, in Liedzitaten wenigstens anzudeuten. Diese Beispiele entnehme ich, noch ohne alle Würdigung seiner Interpretation, der Aufnahme mit Peter Schreier und Steven Zehr am Hammerklavier. Diese Interpretation soll später genauer angesprochen werden. In den beiden ersten Liedern, Das Wandern und Wohin, erscheinen bereits zwei Archetypen der Schubertschen Musik. Noch vor aller Schicksalsverwicklung wandert es in den Bässen und der Melodie fließt es in den Sechzehnteln des ersten Liedes. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern. Im Gegensatz zu solch mehr kollektiver Wanderschaft ist der Ausdruck des zweiten Liedes individuell. Es sagt zugleich ich und beginnt den Dialog mit dem Bach. Ist das denn meine Straße? O Bächlein, sprich, wohin? Wohin, sprich, wohin? Du hast mit deinem Rauschen mir ganz verrauscht den Sinn. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz verrauscht den Sinn. Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. Und schon hier wird die Stimme der Natur als verwirrend, berauschend vernommen. Die eigentliche Geschichte hat nun begonnen. Es tritt, wie in einer plötzlichen Wegbiegung, die Mühle ins Blickfeld, der Ort des Schicksals. Das dritte Lied, Halt, beginnt. den Erlen heraus. Durch Rauschen und Singen, nicht Räder gebraus. Danksagung an den Bach, das vierte Lied, ist wiederum mehr Frage als Bestätigung. Im fünften, am Feierabend, erscheint die heile, die patriarchalische Welt, wie sie gewiss niemals war. Der Meister spricht, zum ersten Mal auch das Mädchen. Sie sagt allen eine gute Nacht. Dieses Allen wird einzigartig von Schubert artikuliert, mit Begeisterung, allen, nämlich auch ihm, und mit Schmerz, allen, aber nicht nur ihm. Ambivalenz des musikalischen Ausdrucks. Und da sitz ich in der großen Runde, in der stillen, kühlen Feierstunde. Und der Meister spricht zu allen, euer Werk hat mir gefallen. Wer hat mir gefallen und das liebe Mädchen sagt, allen eine gute Nacht, allen eine gute Nacht. Im sechsten Lied vermag Natur, Blume, Stern, Bach nicht zu sagen, ob diese Liebe je ans Ziel gelangt. Der beschwörende Choralton des Ja oder Nein verrät, dass hier eine Entscheidung über Leben und Tod bevorsteht. Ja, heißt das eine Wörtchen, das andere heißet Nein. Die beiden Wörtchen schließen die ganze Welt mir ein. Die beiden Wörtchen schließen die ganze Welt mir ein. Ungeduld Nummer 7 zeigt zum ersten Mal ein aggressives Element in diesem Dialog. Ihr Wogen könnt ihr nichts als Räder treiben. Ihr Wogen könnt ihr nichts als Räder treiben. Wein ist mein Herz. Wein ist mein Herz. Und soll es ewig bleiben. In den beiden ganz nach innen gewandten Liedern 8 und 9, Morgengruß des Müllers Blumen, scheint sich wieder ein Einklang mit der Natur herzustellen. Hier staut sich, auch durch die Vielstrophigkeit bedingt, der Strom dieser Geschichte. Doch steigt Erwartung gerade in diesen beiden Liedern unaufhaltsam an. Noch befinden wir uns ja in der Aufstiegsphase des großen Bogens, aber die Wendung »Das sollen meine Tränen sein« weist schon auf den tragischen Ausgang. Dass die Melodie hier, eben durch diese strophische Anlage bedingt, nicht dem Textausdruck nachgibt, erzeugt einen merkwürdigen Kontrapunkt des Gefühls zwischen Text und Melodie. Und schließt sie früh die Laden auf, dann schaut mit Liebesblick hinauf, der Tau in euren Augen ein, was sollen meine Tränen. Das Kulminationsfeld des ganzen Zyklus bilden die Lieder Tränenregen Nummer 10 und Mein Nummer 11. Man könnte hier von der inneren und der äußeren Kulmination sprechen. Im 10. Lied, einem in jedem Wort mit Bedeutung geladenen Gedicht, scheint für einen Augenblick diese Liebe sich im Einklang mit der Natur zu erfüllen, die Unio Mystica zwischen Mensch und Natur wirklich Ereignis zu werden, die Augen des Mädchens und der Blick des Baches werden eins. Ich sah nach keinem Monde, nach keinem Sternenschein. Ich schaute nach ihrem Bilde, nach ihren Augen allein. Und blicken herauf aus dem seligen Bach. Aber sogleich zerbricht diese Harmonie wieder. Der Bach will die Liebenden trennen. Er ruft: Geselle, mir nach. Und über den Wolken und Sternen, da rieselte munter der Bach. Und rief mit Singen und Klingen: Geselle, Geselle, mir nach. Indessen fällt die innere Wende doch erst in die letzte, die Mollstrophe dieses Liedes, in der die leicht hingesprochenen, aber entscheidenden Worte des Mädchens in einem wie ahnungslosen A-Dur aufgefangen werden. Die Ausdrucksnuancen des Schubertschen Dur-Moll-Wechsels sind unerschöpflich. Da gingen die Augen mir über, da ward es im Spiegel so kraus. Sie sprach: Es kommt ein Regen, ade, ich geh nach Haus. In dieser Kulmination erscheinen die Unbedingtheit des Mannes, die Leichtherzigkeit des Mädchens in denkbar einfachen, an Heinrich Heines Ironie gemahnenden Worten. Und mit kongruenten Mitteln erfüllt Musik die Zwischenräume des Textes und wächst zugleich unmessbar über ihn hinaus. Meisterhaft ist bereits in der Wilhelm-Müllerschen Disposition, dass der äußere, fast lärmende Höhepunkt des Zyklus erst erscheint, nachdem die Entscheidung gefallen ist, dass diese Liebe nicht gelingen kann. Ist mein, das 11. Lied, ein Trotzdem, das die Wende nicht wahrhaben will? Oder bezieht sich dieses Lied auf einen ekstatischen Triumph einer Vereinigung gegen allen Rat der Natur? Jedenfalls wird Natur hier verhöhnt. Sonne, hast du keinen helleren Schein? Und gleich darauf Trauer über Vereinsamung beteuert, allein in der weiten Schöpfung. Sind das alle deine Blümelein? Sonne, hast du keinen helleren Schein? Ach, so muss ich ganz allein mit dem seligen Worte mein, unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Das 12. Lied, Pause, lebt aus dem Kontrast, dass noch einmal alles in der Schwebe scheint, was doch schon entschieden wurde. Man könnte es, wie auch das 13. mit dem grünen Lautenbande, noch zum Kulminationsfeld zählen. Nummer 13 möchte in seiner Naivität nochmals die Tatsache überspielen, dass die Abstiegsphase nun unwiderruflich begonnen hat. Das schafft einen schweigenden, aber quälenden Kontrapunkt. Die Farbe Grün in ihrer Symbolik als Naturfarbe und die Farbe des Jägers wird nun für die folgenden Lieder zum textlichen Ostinato. Die Fröhlichkeit des Lautenbandliedes wirkt unecht, besonders aber jenes Wir. Drum haben wir es, das Grün, so gern. Eben dieses Wir, sollte es je existiert haben, gibt es nun gewiss nicht mehr. Ist auch dein ganzer liebster Weiß, soll grün noch haben seinen Preis. Und ich auch habe es gern, Hoffnung fernen Blüten. Drum haben wir es gern, drum haben wir es gern. Das 14. und das 15. Lied der Jäger und Eifersucht und Stolz sind die Stromschnellen im Fluss dieser Erzählung. Auch der Text überstürzt sich hier förmlich. Was taugen die Fischlein im grünen Gezweig? Was will denn das Eichhorn im bläulichen Teich? Doch besser du bliebest im Walde dazu und ließest die Mühlen und Müller in Ruhe. Was taugen die Fischlein im grünen Gezweig? Was will denn das Eichhorn im bläulichen Teich? Drum bleibe du trotziger Jäger im Hain und lass mich mit meinen drei Rädern allein. Und willst meinem Schätzchen mich machen beliebt, so wisse mein Freund, was ihr Herzchen betrübt. Die Eber, die kommen zur Nacht aus dem Hain und brechen in ihren Kohlgarten ein und treten und wühlen herum in dem Feld. Die Eber, die schießen, du Jägerheld. Der Bach soll umkehren und das Mädchen verklagen, fordert der Müller. Wohin so schnell, so kraus und wild, mein lieber Bach? Einst du vor Zorn im Fränkchen oder Jäger nach? Kehr um und schildest deine Müller hin für ihren leichten, losen, kleinen Flatter. Und im 16. Lied, die Liebefarbe, wird jenes textliche Ostinato grün nun zu einem musikalischen. Ununterbrochen, 200 Mal, wiederholt sich der Ton Fis im Verlauf der drei Strophen. Wahnhaft zieht sich der Dialogpartner Natur für den Müller in der Abstraktion einer einzigen Farbe zusammen. Sie ist zu gleicher Zeit die Liebe und die böse Farbe. In diesem 17. Lied ereignet sich am Ende jene Dur-Moll-Umwertung, wie sie eine der größten Erfindungen Schuberts darstellt. Das H-Dur zu den Worten Ade, Ade ist nicht hellerer Kontrast zu H-Moll, sondern ein noch viel dunkleres, dabei fast schneidendes Minus mal Minus, ein Moll in Potenz und sollte wohl nicht so lyrisch gesungen werden wie in unserem Beispiel. O Binde von der Stirn dir ab, das grüne, grüne Band, das grüne, grüne Band. Ade, ade und reiche mir zum Abschied deine Hand. Ade, ade und reiche mir zum Abschied deine Hand. Zum Abschied deine Hand. Die drei letzten Lieder, 18, 19 und 20, Trockene Blumen, der Müller und der Bach, des Baches Wiegenlied, führen nach solchem Absturz zum Tiefpunkt dieser Erzählung, markieren aber zugleich die äußerste Höhe in diesem Dialog. Alle drei eröffnen sie den eschatologischen Ausblick. Nur so, sub specie aeternitatis, wird Natur endgültig zur Gefährtin und Trösterin. Nur so mag das Fließende mit dem Beständigen, die Liebe mit der Treue, das Zeitliche mit dem Zeitlosen sich vereinen. Der bloße Gedanke an die Treue kann dann einen ewigen Mai bescheren. Und wenn sie wandelt am Hügel vorbei und denkt im Herzen, dann blühen alle heraus. der Dialog von Mensch und Natur in die endliche Versöhnung, dann erst wird der Mensch natürlich und die Natur menschlich. Da gehen neue Sterne auf, Rosen, so kindlich genau beschrieben, halb rot und halb weiß, welken nicht mehr. Engel steigen vom Himmel herab. Und wenn sich die Liebe dem Schmerz entringt, ein Sternlein, ein neues am Himmel erblinkt, ein Sternlein, ein neues am Himmel erblinkt, da springen drei Rosen. Welken nicht wieder aus Dornen raus. Und darauf wartet das Ende dieser Erzählung. Gute Nacht, bis alles wacht. Gute Nacht, bis alles wacht. Gute Nacht, bis schlaf aus deine Freude, schlaf aus dein Leid. Es ist bei diesen Texten, wie auch bei denen der Winterreise, so schwierig, Aussagen über ihre literarische Qualität zu machen. Die Frage, war Wilhelm Müller ein bedeutender, gar großer Dichter, wird in diesen Zyklen fast gegenstandslos. So sehr wurden diese Gedichte zu vollkommenen Partnern von Schuberts Musik. Man kann sie nie mehr lesen, ohne deren durchdringenden Ton mitzuhören. Schubert hat die Idee von Treue in Musik gesetzt. Wenn wir hiernach uns dem Interpretationsvergleich zuwenden, so steht die Frage dahinter, die ja all unsere Sendung bewegt: Existiert ein Werk denn überhaupt ohne seine Interpretation? Gewiss nicht. Auch wenn Musikwissenschaft so oft davon ausgeht, es gäbe das Werk an sich. In Wirklichkeit ist alles, was dazu gesagt werden kann, bereits Interpretation. Natürlich auch dieser Versuch, seine philosophischen Hintergründe aufzuhellen. Wie verschieden sich anscheinend doch so eindeutige Gebilde, wie das erste Lied des Müller-Liederzyklus darstellen, bleibt immer wieder verwunderlich. Hören Sie das Wandern, in dem das Subjekt noch ganz selbstverständlich im großen Naturrhythmus geborgen ist, zunächst von dem Tenor Francisco Arreaza, begleitet von Irvin Gage. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern.

Dagegen nun Peter Pierce mit Benjamin Britten. Pierce stellt einen weit erfahreneren dar, der keck in die Welt schaut. Er ist Rhythmiker, schmettert förmlich seinen Part, zusammen mit seinem Partner Benjamin Britten, einem großartigen Pianisten von unverkennbarem Elan. Pierce Staccato und sein merkwürdig jähes Zurücknehmen des Klanges kann gelegentlich manieriert wirken. Ich hör dein Bächlein rauschen, wo aus dem Felsen quält, hinab zum Tale rauschen, so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wer den Rat mir gab. Ich musste gleich hinunter mit meinem Wanderstab. Hinunter und immer weiter und immer dem Bache nach. Und immer frischer Rausche und immer heller der Bach. Und immer frischer Rausche und immer heller der Bach. O Bächlein, sprich, wohin, wohin, sprich, wohin? Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. Es singen wohl die Nixen, die Wunden ihrem Reim. Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandre fröhlich nach. Es gehen ja Mühlenräder in jedem langen Bach. Es gehen ja Mühlenräder in jedem langen Bach. Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandre fröhlich nach, fröhlich nach. Im dritten Lied Halt, das man so oft mit einer gewissen Heftigkeit vortragen hört, bringt Peter Schreier zusammen mit Steven Zehr eine lyrische Betrachtung, die in ihrer Besinnlichkeit überrascht. Die Meisterschaft der Schreierschen Lautierung birgt die Gefahr einer rein illustrativen Gestaltung in sich. Eine Mühle seh ich blinken aus den Erlen heraus. Durch Rauschen und Singen bricht Rädergebraus, bricht Rädergebraus. Ei, willkommen, süßer Mühlengesang. Ei, willkommen, süßer Mühlengesang. Und das Haus wie so traurig, und die Fenster wie blank, und die Sonne wie helle vom Himmel sie scheint, die Sonne wie helle vom Himmel sie scheint. Ei Bächlein, liebes Bächlein, war es an so gemeint. Ei Bächlein, liebes Bächlein, war es an so gemeint. War es an so gemeint. War es an so gemeint. Es ist ja wahr. Schubert gab die Anweisung, nicht zu geschwind. Aber was bedeutet das? Soll das hier nicht nur auf dem Hintergrund eines ausgesprochenen Allegramente gelten? Auch Fischer-Dieskau singt hier nicht zu geschwind. Doch mit dem starken Impetus dessen, der sein Ziel endlich vor sich sieht, Sein Begleiter ist Gerald Moore. Die Stimmlage bedingt eine tiefere Transposition. Und so sehr das ein Eingriff in die originale Disposition darstellt, so unvermeidlich ist es leider. Eine Mühle seh ich blinken aus den Erlen heraus, durch Rauschen und Singen bricht Räder Gebraus, bricht Räder Gebraus. Ei, willkommen, süßer Mühlengesang, ei, willkommen, süßer Mühlengesang. Fenster wie blank und die Sonne wie helle vom Himmel sie scheint, die Sonne wie helle vom Himmel sie scheint. Ei Bächlein, liebes Bächlein, war es also gemeint? Ei Bächlein, liebes Bächlein, war es also gemeint? War es also gemeint? Die Danksagung an den Bach, das vierte Lied, soll nach Schuberts Anweisung etwas langsam gehen. Und das ist ja wiederum eine schwer fixierbare Zwischenregion des Tempos. Nikolai Gedda, melodisch begleitet von Jan Ayren, singt alle Phrasen hochexpressiv aus und kommt so zu einem sehr ruhigen Tempo. Ernst Häfliger dagegen singt hier mehr ein Allegretto in einem schönen Semplice. Eine solche Einfachheit, die die Musik nicht presst, nicht den Text um jeden Preis illustrieren will, sondern ein Lied nur schlicht geschehen lässt, steht nur wenigen Sängern zur Verfügung. Also gemeint, mag sein, ich gebe nicht rein, was ich suche, habe ich gefunden, ist immer mag sein. Nach Arbeit ich frug, nun hab ich genug für die Hände, fürs Herze. Am Feierabend Nummer 5 beginnt Fischer Dieskau mit großem Enthusiasmus, verlangsamt dann jedoch, wie fast alle Interpreten, bedeutend das Tempo während des gebundenen Rezitativs und der Meister spricht zu allen. Dadurch kommt ein theatralisches Element hinein, die Stelle nähert sich dem Opernhaften. Zu rühren, könnt ich Brause die Rede führen, könnt ich wehen durch alle Heide, könnt ich drehen alle Steine, dass die schöne Müllerin merkt um meinen treuen Sinn, dass die schöne Müllerin merkt um meinen treuen Sinn. Ist mein Haar so schwach, was ich hebe, was ich trage, was ich schneide, was ich schlage, jeder Knappe tut mir's nach, jeder Knappe tut mir's nach. Und da sitz ich in der großen Runde, in der stillen, kühlen Feierstunde. Meister spricht zu allen, euer Werk hat mir gefallen, euer Werk hat mir gefallen, und das liebe Mädchen sagt, tausend Arme zu rühren, könnt ich Brause die Rede führen, könnt ich wehen durch alle Heide, könnt ich drehen alle Steine, was die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn, was die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn, was die schöne Olaf Bär mit Geoffrey Parsons dagegen gibt während des Mittelteils im Tempo hier kaum nach und so erscheint mir der Bogen dieses unvergleichlichen Liedes reiner gewölbt. Auch Bärs Stimmlage gestattet hier nicht die Originaltonart. Zu rühren, könnt ich Brause die Räder führen, könnt ich wehen durch alle Heide, könnt ich drehen alle Steine, was die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn, was die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Ach, wie ist mein so schwach, was ich hebe, was ich trage, was ich schneide, was ich schlage, jeder Knappe tut mir's nach, jeder Knappe tut mir's nach. Und da sitz ich in der großen Runde, Der eigentliche Interpretationsvergleich war heute mehr ein zweites Thema. In der Fortsetzung dieser Sendung soll er wieder zum Hauptthema werden. Die Frage, die uns beschäftigen wird, ist nicht die nach dem schönen Ton, nicht die nach der musikalischen Illustration der Textworte, die manche Sänger zur Hauptsache ihrer Darstellung machen, sondern bei diesem Zyklus ist es diese schwer zu beantwortende Frage: Wie lässt sich Schuberts, wenn ich einmal so sagen darf, Ton der Treue in einer hoffnungslosen Liebe, in seinem spezifischen Semplice von einem Darstellenden überhaupt treffen? Hören Sie nun zum Abschluss der heutigen Sendung noch die beiden folgenden Lieder aus dem Zyklus Die schöne Müllerin von Franz Schubert, Der Neugierige und Ungeduld. Es singt Ernst Häfliger, am Klavier Jörg Ewald Dähler. Was ist auf jedes frische Bild. Die Krüssen Samen wurde schnell verbrät, auf jeden weißen Zettel möchte schreiben. Dann ist mein Herz, dann ist mein Herz, und soll es ewig, ewig bleiben. Einen jungen Star, bis das so spricht, die Worte rein und klar, bis er sie spricht mit meines Mundes Klang, mit meines Herzens vollen heißen Drang, dann sänge hell durch ihre Fenster scheiben. Dann ist mein Herz, und dann ist mein Herz, und soll es ewig, ewig, ewig bleiben. Brennen sehen, zu lesen wär's auf meinem stummen Mund, ein jeder Atemzug gäb's laute kund, und sie merkt nichts von all dem bangen Treiben. Oh.